Kundgabe 1956. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1941. Überwinden der Materie im Jenseits. Die grobe Materie ist das letzte Hindernis, das die Seele überwinden muss, zur letzten Freiwerdung. Der Wandel durch alle Formen findet nun sein Ende mit dem Leibestod des Menschen. Es gilt aber das Verlangen im Jenseits noch den gleichen Dingen wie im Erdenleben, sofern die Seele auf Erden nicht restlos die Materie überwunden hat. Doch nun geht ein Wandel vor sich. Das Verlangen danach ist stark. Es bewirkt daher, dass alles, was er sich ersehnt, vor seinem Auge ist, greifbar nahe. Und so er nun sein Verlangen befriedigen will, ist es vor seinen Augen verschwunden. Die Qualen des Unbefriedigtwerden sind unvorstellbar, jedoch das einzige Mittel, dass der Mensch die Materie überwinden lerne. So wie er nun einzusehen beginnt, dass sich alles nur vor seinem geistigen Auge spiegelt, zügelt er sein Verlangen, beginnt also, irdische Dinge zu verachten. Und nun denkt er erst über seine traurige Lage nach, und dann erst kann er zur Höhe gelangen. Dieser Kampf wider die Materie soll möglichst im Erdenleben ausgefochten werden, indem das Verlangen nach den Gütern der Welt schon frühzeitig unterdrückt wird und geistiges Gut angestrebt wird. Es gehören tausende von Jahren dazu, ehe die Seele die Materie durchwandelt hat. Und ihre ehemalige Umhüllung stellt sich ihr im Erdenleben noch einmal vor in allem, was den Menschen nun umgibt, auf dass die Seele sich nun endgültig trennt von dem, was ihr Aufenthalt war, endlose Zeiten hindurch. Und sie besteht die Probe nicht, wenn sie sich wieder von dem gefangen lässt, was sie hingeben soll, aus freiem Willen. Gelingt ihr dies nicht, dann quält die Materie sie aufs Neue im Jenseits, aber in einer Weise, die Pein und Qual für die Seele bedeutet, während im Erdenleben das Überwinden nur ihren Willen fordert und ersetzt werden kann durch geistiges Gut, das ihr gleichfalls geboten wird und, so dieses angenommen wird, das Verlangen nach der Materie von selbst erstickt. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, heißt es, und dies gilt auch für geistiges und irdisches Gut, das heißt, für das, was der Seele geboten wird von oben und was auf Erden als Materie ihr zugänglich ist. Wer das eine begehrt, lässt das andere fallen, und um das eine besitzen zu können, muss das andere geopfert werden. Nimmt die Seele aber das Verlangen nach irdischem Gut mit in das Jenseits hinüber, so war der Erdenwandel vergeblich. Sie steht dort, wo sie am Anfang ihrer Verkörperung als Mensch stand. Und um die Seele nun von den letzten Schlacken zu läutern, gehören schmerzliche Mittel. Und das jenseitige Leben ist erst ein Zustand unsagbarer Qual. Amen.